Lektion 7, Übung K. Beispiel: Ist die Telefonzentrale im Erdgeschoss? Ja. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Ja. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Ja. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Bitte beginnen Sie. Ist die Telefonzentrale im Erdgeschoss? Ja. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Ist die Besprechung im Konferenzraum? Ja. Gehen Sie in den Konferenzraum. Arbeitet Herr Meier in der dritten Etage? Ja, gehen Sie in die dritte Etage. Wohnt Herr Kaufmann in der Bahnhofstraße? Ja, gehen Sie in die Bahnhofstraße. Ist das Marketing in Raum 14? Ja, gehen Sie in Raum 14. Gibt es Brötchen im Supermarkt? Ja, gehen Sie in den Supermarkt. Ist Frau Müller im Marketing? Ja. Gehen Sie ins Marketing. Arbeitet Frau Thomas in der Verwaltung? Ja, gehen Sie in die Verwaltung. Danke.